Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die großartige, fantastische, wirklich extrem schöne Spielereihe Kingdom Hearts. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir wie immer den Markus dazu geholt. Hey Markus! Hey! Kingdom Hearts. Du hast mich zu Kingdom Hearts gebracht damals. Das war deine Schuld, weil ich bei dir war und wie immer durch deine Spielesammlung durchforstete. Und ich mir Kingdom Hearts die Hände fiel. Ich dachte mir so, Mickey Mouse? Final Fantasy Charaktere? Well, was das denn? Dann haben wir das beide eingelegt und dann habe ich ein bisschen Kingdom Hearts gespielt und fand das eigentlich ziemlich geil. Es war auch das erste Spiel, wo ich dich mal sagen hab hören, hey, die Synchro ist ja sogar ganz gut in Deutsch. Die deutsche Synchro ist fantastisch in Kingdom Hearts 1 und 2. Die ist so gut, dass ich die beiden PS2-Spiele niemals weggeben werde, die ich besitze. Die stehen nämlich der erste Teil erschien nämlich 2002 für die PlayStation 2. Den werde ich auch niemals weggeben, weil da immer noch die deutsche Synchro drauf ist. Das ist leider in den HD-Titeln, die erschienen sind, für die PS3 und die PS4, auch für die Xbox, soweit ich weiß, nie mit drauf war, leider. Ja, da gab es, glaube ich, lizenztechnische Probleme. Kann sein, ja. Naja, macht ja nichts. Auf jeden Fall, Kingdom Hearts 1. In Kingdom Hearts 1. Kingdom Hearts ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil die Story ist so... Hä? So ein bisschen... Okay. Also, man spielt am Anfang einen Charakter namens Sora, einen typisch aussehenden Final Fantasy Charakter, der mit stacheligen Haaren und viel zu großen Füßen, der durch Zufall oder durch eine Katastrophe auf seiner eigenen kleinen Mini-Insel, mit der er dann mit seinen Freunden lebt, mit Rico und Kairi, die auch viel zu große Füße und viel zu große Hände haben, durch eine komische Katastrophe tauchen irgendwelche schwarzen, dunklen, bösen Wesen auf, die aussehen wie kleine Knubbel. Und der gute Sora wird dann einen Strom gezogen und wird so in die Welt der Disney-Märchen geschleudert. Ja, so in etwa. So kann man es umschreiben eigentlich. Ja, nur die kleinen Knubbel, die heißen Herzlose und er wird nicht in die Welt von Disney geschleudert, sondern eigentlich aus seiner Welt rausgezogen und in dieses Universum der Multiversen, also der Multiwelten geworfen. Ja, in die Disney-Welten. Und wird zu einem Weltenreisenden. Ja, zu einem Disney-Weltenreisenden, weil es sind Disney-Welten. Ja, überwiegend, das ist richtig, ja. Das ist Disney-Welten. Bisher ist er halt nur auf Disney-Welten gestoßen. Schauen wir mal. Naja, es ist halt eine große Kooperation gewesen zwischen Disney und Square. Eine riesengroße Kooperation, was ich ziemlich cool fand eigentlich. Weil du triffst dann auf Goofy und auf Donald und die beiden kämpfen mit dir. Das Ganze ist nicht so wie früher in den Final Fantasies mit rundenbasierten Kämpfen, sondern tatsächlich Hack and Slash. Es ist eigentlich Press X to not die mit ein bisschen Finesse. Weil du musst tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, was du tust und wen du haust. Du erinnerst dich wirklich richtig an den ersten Teil? Press X to not die? Das war der dritte, ja. Der erste war tatsächlich noch so ein... Der erste war noch schwieriger, das ist allerdings wahr. Ich erinnere mich an meinen ersten Bossgegner auf der Tarzan-Welt. Ich konnte den Spruch irgendwann schon nicht mehr hören, weil du immer diese Intro-Sequenz gucken musst. Nicht Clayton. Und dann geht der scheiß Kampf los. Und dann hast du dich zweimal treffen lassen, dann blinkt es. Du hast, du hast trainieren müssen tatsächlich in dem Spiel, ein bisschen grinden, weil du hast so Popelgegner hauen müssen, damit du ein bisschen im Level steigst, damit du halt später besser zuhauen kannst. Der ja, Key daran, Achtung, Key, Wortwitz, ist, weil deine Waffe ist nämlich ein riesengroßer Schlüssel, ein sogenanntes Schlüsselschwert. Und mit diesem Schlüsselschwert haust du halt Gegner platt. Du bekommst pro Welt immer ein anderes Schlüsselschwert, das genauso aussieht wie in der Welt, in der du gerade bist. Man ist halt... also die Welten, in die man reist, sind halt tatsächlich hauptsächlich aus den animierten Disney-Filmen. Aus Teil 1 geht man zum Beispiel in die Welt von Aladdin von Herkules, von Mulan. Was war's noch? Mulan? Ne, Mulan war Teil 2. Nein, auch in Teil 1. Nein, das weiß ich. Mulan ist nur Teil 2, das weiß ich. Okay, ich dachte nicht. Tatsächlich in Teil 1 schon. Also es gibt in Teil 1 auf jeden Fall als erstes Tarzan, Aladdin. Es gibt als allererstes gibt es Alice, also halt Alice im Wunderland. Genau. Und du kannst aussuchen zwischen Alice oder Tarzan. Richtig, man konnte sich aussuchen, aber man muss sie trotzdem besuchen. Weil das Ziel ist nämlich, die sogenannten reinen Herzen zu finden und zu befreien. Die reinen Herzen sind halt die Prinzessinnen der einzelnen Filme, sozusagen. Also halt Alice wie in Alice im Wunderland, Jasmin aus Agrabah, also halt aus Aladdin und so weiter und so fort. Das ist halt der Sinn dahinter, dass man halt den Bösen folgt und dann verhindert, dass die sich die reinen Herzen schnappen, um das sogenannte Kingdom Hearts zu öffnen. Es ist sehr kompliziert. Naja, im ersten stellt sich's noch gar nicht so kompliziert dar. Die Herzlosen sind einfach dessen Herzen geraubt wurden. Richtig. Und die halt dann sich manifestiert haben und die wollen nichts anderes, als das Königreich der Herzen zu öffnen, um quasi ewige Glückseligkeit und sowas wie ewiges Leben zu erfahren. Und dafür brauchen sie einfach die X-Prinzessinnen des Lichts. Und deswegen, ja, du hast recht, Mulan gibt's erst im zweiten Teil. Danke. Beim ersten hat man noch Wert auf die ganzen Prinzessinnen gelegt. Drum hast du Alice, du hast Olymp, du hast Jasmin, du hast Monstro, also mit Pinocchio. Ja. Dann hast du auch Schöne und das Biest, ja. Genau. Da war Pinocchio die Prinzessin. Ich wusste es immer. Und ja. Ja, und dann reist du halt in diese Welten, erlebst halt, machst halt Kämpfe und halbwegs auch Rätsel und bist halt auf der Suche nach den Gegnern, um sie halt aufzuhalten. Das ist halt der sogenannte Main-Plot von Teil 1. Wobei aber auch den gleichzeitigen, du bist Sora und möchtest unbedingt deine Freunde wiederfinden. Genau, wollte ich gerade sagen, das fand ich eigentlich am ersten Mal schön für ein Square Enix-Spiel. Du bist nicht der Held, der da reinkommt. Das Universum ist Gefahr, ich gehe jetzt los und muss das Universum retten. Nein, du bist viel egoistischer unterwegs. Ich bin Sora, habe meine Freunde verloren und die will ich wiederhaben. Richtig. Der Rest interessiert mich nicht. Es gibt übrigens eine wunderschöne Theorie, die ich großartig finde. Danke übrigens an Jürgen an dieser Stelle, dass er mir die gesagt hat. Genau an der Stelle, wo Sora seinen besten Freund Riku wieder trifft, so heißt er, und seine beste Freundin, wie heißt sie, Kairi, ne? Als er Kairi wieder sieht, ja, hi Kairi, aber als er Riku wieder sieht, Riku, Riku! Da gibt es eine wunderschöne Theorie, dass das Sora ihn unbedingt haben möchte. Nicht nur so, sondern auch andersrum. Ach, die Fanfictions. Wenn man sich das so ansieht, ja, doch. Nichts dagegen, absolut nicht. Finde ich ziemlich witzig. Ich hab mir das immer erklärt, so typisch japanisch. Also wer japanische Animes kennt, die diesen Stil haben mit großer Freundschaft immer. Die Männer freuen sich mehr, ihren Rivalen zu treffen, als ihre Geliebte. Ja, das ist auch wieder so. Oh, ja, hey, Schatz, ich liebe dich. Und, wow, yeah, mein Rivale, oh ja, du bist wieder da. Ja. Wir können uns wieder auf die Fresse hauen, yeah. Ja, es ist halt wirklich, also wenn man sich's mal von der Seite betrachtet, ja doch, interessante Theorie. Es ist interessant, ja. Ja. Da hatte man auch noch das im Kämpfen, du konntest gleichzeitig dich entscheiden am Anfang in einem kleinen Übungslevel oder in so einem kleinen Mini-Tutorial, was du mehr Wert legen möchtest. Möchtest du mehr Wert auf Stärke legen, auf Verteidigung. Eine Mischung, auf Verteidigung oder auf Magie. Man geht immer auf Kampf, weil Magie ist in dem Spiel Schrott. Man geht immer auf Verteidigung und verzichtet auf Magie. Ja, das auch. Oder so. Weil du musst ja eins auswählen, in dem du stark bist und eins auswählen, das du gar nicht haben willst. Ja, Verteidigung ist in dem Spiel tatsächlich sinnvoll als Angriff. Und die einzigen Zauber, den du brauchst, ist Vita. Ja, Mega Vita. Vita oder halt, ja. Die Steigerungsformen. Ja, Steigerungsform, richtig. Das sind die einzigen Zauber, die du brauchst. Der Rest, dafür sind deine zwei, dafür ist Donald und Goofy da, die in jedem Kampf, wenn es auch nur ein bisschen darum geht, was zu tun, instant niedergehen. Also Mr. Nutzlos und noch nutzloser. Richtig, weil sie beide ihre MP raushauen wie die Irren und danach ihre HP extrem schnell verlieren und dann nach ca. 2 Schlägen am Ein Boden Ein typischer liegen. Bosskampf in Kingdom Hearts 1. Den machst du meistens alleine. Ich spiele mal aus Perspektive von Donald. Feuer, Feuer, Feuer! Oh, out of mana, tot! Ja. Goofy? Okay, ich bin aus der Serie, aus der Perspektive von Goofy. Schildre, Mana weg, tot! Du hast vergessen, dass er noch alle Heiltränke vorher verschwendet. Oh ja, stimmt. Ja, erst verschwendet er noch alle Heiltränke, die ihm gegeben hast. Er gibt sie nicht mal dir, sondern er verschwendet sie selber. Dann an sich selbst, richtig. Erst an sich selbst, dann an Donald, dann versucht es an dir zu verschwenden, dann ist er tot. Und so läuft jeder Kampf in dem Spiel ab. Dennoch ist die Story ist schön, die Charaktere sind echt schön geschrieben. Finde ich. Also halt, die Story ist, ja, in dem Sinne, wenn man sie so von dem Sinne aussieht, ich bin ein kleiner Junge, suche meine Freunde, ne? Ist von dem aus das cool und treffe halt diese anderen Welten und finde das halt cool, dass ich auf diesen anderen Welten bin. Und treffe halt da noch andere Freunde, wo ich die dann auch noch rekrutieren kann als Beschwörungen, die so gut wie keinen Damage machen. Wir sind doch alle und Freunde. Und auch relativ nutzlos sind. Also manche Beschwörungen sind echt kompletter Schwachsinn wie Genie. Bambi war immer ganz cool, weil Bambi war praktisch, weil sie dich geheilt hat. Heilperlen fallen hat lassen. Ja, die konntest du in Bossfights ganz gut positionieren. Ja, da war nämlich auch nicht das typische, hey, ich krieg am Ende Erfahrung oder so, sondern wenn du Viecher gehauen hast, haben die so kleine Bubble fallen lassen, die entweder grün waren für Heilung und blau für Mana. Und dann am Ende hast du dann so XP-Dinger gekriegt, glaube ich, war das, ne? Ja, wenn und Geld-Dinger. Und Geld-Dinger, richtig, ja. Also XP hast du schon gekriegt, in denen du Level gestiegen bist, bei dem Boss zumindest. Bei Boss da hast du fixe XP gekriegt und ich glaube bei den Viechern auch, bei den kleinen. Ja. Die Kamera damals, auf der PlayStation 2-Fassung, ließ sich übrigens nur mit mit R2 und L2 drehen, das war furchtbar. Die hat man einfach nicht gedreht. Wie du vorher gesagt hast, man hat ja gelevelt und nicht im Sinne von, ich steigere das Level meines Charakters, sondern ich steigere meinen Skill mit der Kameraperspektive, dem intuitiven Gespür für die Bewegung des Gegners und Rollen. Oh ja, Gott. Ja, das war eine der ersten Fähigkeiten, die ganz wichtig war, wegrollen. Es hatte schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad, ja. Der erste. Ich erinnere mich noch dran, dass ich damals, später kämpfst du auch gegen berühmte Disney-Bösewichte, wie zum Beispiel von, kämpfst gegen Jafar, was ein ziemlich langweiliger Kampf war eigentlich. Du kämpfst gegen den Löwen das war kein Löwe, was war das? Kämpfst gegen Clayton aus Tarzan und danach gegen, was ist das? Der auf diesem riesen Tiger, Leopard war das, glaube ich. Ja, den musst du ab und zu bekämpfen. Ja. Dann, aber Clayton war immer noch der Schlimmste nach dem Endboss. Es waren die zwei, die ich gehasst habe, weil die mich echt Zeit gekostet haben damals. Du kämpfst doch gegen Malefiz, was die ja halt auch echt einfach ist. Der Kampf hat mich geärgert ohne Ende, weil da hab ich echt Probleme gehabt bei dem Ding. Echt? Bei dem Kampf damals, das weiß ich. Hingehen, draufkloppen, wegrollen. Hingehen, draufkloppen, wegrollen. Ja, das habe ich dann später auch gemerkt, als ich die HD-Variante nochmal gespielt habe. Das ist dann halt Teil 1. Und am Ende findest du halt heraus, dass es einen Bösen gab namens, wie ist der Kerl? Moment, ich muss jetzt wissen, nicht, dass ich den falschen Namen sag. Ansem. Ansem war, glaube ich, der Herzlose und der Gegenpart kommt dann im zweiten Teil. Ja, Ansem hieß der und der will halt unbedingt das Kingdom Hearts öffnen, damit er, glaube ich, unsterblich wird. Oder ich habe keinen Schimmer, was seine Motivation ist. Auf jeden Fall ist er halt der Böse. Also weil seine Grundmotivation ist er eigentlich. Jetzt muss ich kurz ausblenden, was nach Kingdom Hearts 1 und 2 kam, weil da kommt noch viel mehr Story in den Typen rein. Aber Grundmotivation ist, er ist ein Forscher. Er hat das Phänomen der Herzen erforscht, konnte Herzen dann auch extrahieren und ist dann auf dieses allmächtige Kingdom Hearts gekommen. Ah, stimmt ja, da hat ja einer Voldemort gemacht. Und ja dann, das. Angeblich wird man allmächtig, wenn man dieses Kingdom Hearts öffnet, weil da die gesammelte Macht der Herzen ist. Richtig. Das Spiel endet damit dann, dass Riku sich im Prinzip opfert. Weil Donald und Goofy sind ja gleichzeitig auf der Suche nach ihrem König Mickey. Weil Mickey kommt ja auch drin vor. Und Mickey taucht dann auf, rettet dann im Prinzip fast den Tag. Und Oleriko, der opfert sich dann mit Mickey und die verschließen dann dieses Kingdom Hearts von innen. Anstatt die Tür einfach zuzumachen und gut ist. Aber gut, okay. Statt dass alle von draußen ziehen, müssen zwei von innen schieben. Ja, bescheuert. Und dann sind sie eben in dieser Schattendimension. Und sind sie in dieser Schattendimension gefangen, richtig. Und das ist halt so grob zusammengeschnitzt. Ich weiß, ein Haufen Leute werden sich jetzt noch an viele tausende Details erinnern. Ja, ein Detail möchte ich noch erwähnen, zumindest was den ersten Teil angeht, bevor wir zum zweiten gehen. Ja. Die Welt von Ariel war dort klasse. Nein. Mir hat sie gefallen. Nein, ich hasse Ariel. Ja, ich... Bäh. Nur bevor wir zum zweiten Teil kommen, weil im zweiten Teil habe ich diese Welt echt gehasst. Ich habe... Also die Welt Ariel war kacke. Ich mochte den Bossfight. Ich mochte echt Bossfight gegen Ursula. Den habe ich gehasst, den Bossfight. Boah, der war so schön schwer. Der war knackig, der war schwer. Der war richtig nervig, Dreckspiel. Gut, das Witzige ist ja auch, man kämpft ja auch im... Man kann in Teil 1 tatsächlich auch gegen Sephiroth kämpfen. Nein, gegen den kämpft man nicht. Doch, kann man. Nein. Nein, wir überspringen diesen Ding. Der hat mich 60 Stunden Training gekostet, nur damit ich ihn einmal besiegt habe. Oder auch, er zermötzelt einen mit seinem Megaschwert in zwei Schlägen, egal wie stark man ist. Einem Schlag. Oder einem Schlag. Wenn er seine Ulti einsetzt, also mit normalen Hieben, braucht er zwei. Und wenn er seine Ulti einsetzt, dann ist es einer. Weil Herkules, man kämpft nicht direkt in der Welt von Herkules, sondern mehr in der Arena. Dort kämpft man halt gegen die typischen Herkules-Gegner, gegen etliche Gegner aus dem Spiel selber, gegen Cerberus kämpft man. Muss man sogar, glaube ich, storytechnisch. Am Ende auch gegen Herkules, gegen Cloud. Ja. Einen cool aussehenden Cloud, finde ich. Einen richtig cool aussehenden Cloud. Mit der besten deutschen Stimme, die Cloud je gekriegt hat. Final Fantasy VII Remake. Er klingt nicht wie ein gelangweilter 30-Jähriger, der versucht, einen gelangweilten 15-Jährigen zu sprechen. Moment, den Emo 15-Jährigen. Ja. Ist ein Unterschied. Furchtbar. Da, der klang richtig cool. Und dann halt am Ende der End-F-Fight ist halt Sephiroth. Nein. Nicht? Nein, du hast die drei Cups. Mit jedem Cup hast du ein Endding. Der Endding in der offiziellen Cup-Reihe vom goldenen Cup ist Herkules. Hm. Weil ja Herkules dann seine Ischibel wieder beschützt und du ihm quasi da, ja. Sephiroth ist so ein Sondergegner, gegen den man danach auch noch kämpfen darf. Weil es absolut unfair wäre, den komplett, also den brauchst du, um quasi das zu komplettieren. Ich weiß gar nicht, ob du da nicht sogar eine Waffe gekriegt hast. Ist mir Mami egal, weil ich habe die Welt immer ignoriert. Ich habe die Welt immer ignoriert, was mir egal ist. Ja, du ist alles klar, dich, ein Kampf, danach optional. Alles klar, tschüss! Du erinnerst dich, als ich dir den Kampf gegen Sephiroth gezeigt habe. Ja, oh. Dachte ich mir so, nope. Und ich dachte mir damals, in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich mache das so lange, bis ich ihn besiegt habe. Und damals auf PS2 gab es ja leider keine Achievements. Stimmt, ja, man hat es trotzdem gespielt. Das war noch zu der Zeit, wo man Spiele gespielt hat, die noch keine Achievements hatten. Das war noch zu der Zeit, wo Leute keine Ahnung von Dark Souls hatten. Da hat man solche Gegner einfach in seinem Spiel gehabt, die unfassbar schwer sind. Auf jeden Fall, Kingdom Hearts, gute Spiele. Da gab's Final Fantasy Figuren hatten da auch Auftritte, wie zum Beispiel Auron hatte einen Auftritt. Squall, Yuffie, Sid. Aerith, Yuffie, Sid. Ja. Das waren halt so die man am meisten kannte, glaube ich. Die hatten da Auftritte. Mhm. Aber nur die. Keine Ahnung. Auch nur in dieser komischen Stadt Traverses. Ja. Geiler Soundtrack, by the way. Unglaublich geiler Soundtrack. Der geilste Sound. Ich bin manchmal in der Stadt nur unterwegs, um den Sound zu hören. So gut. Hammer. Das war Kingdom Hearts 1, oh Gott, es war gut. Da gab es doch diese, wir vergessen jetzt aber auch mit Absicht diese komischen Gummischiff-Missionen, die halt von Welt zu Welt musstest du on Rail so mit so einem Schiff durch die Gegend fliegen und musstest halt so Dinge abknallen. Das war jetzt nervig, ehrlich, unnötig, viel zu lang. Es gab doch kaum Leute, die das wirklich gemacht haben. Man hat das einmal gemacht und dann hat man die Schnellreisefunktion verwendet. Ne, konntest du nicht. Du musstest von Welt zu Welt das Ding benutzen. Aber nicht immer. Wenn du einmal in die neue Welt gekommen bist, also quasi zu zum Beispiel Aladdin geflogen bist, konntest du immer Schnellreise zu Aladdin machen. Ich glaube nicht im ersten Teil. Es gab so einen Warp dann. Ehrlich? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe das Gummischiff nie aufgerüstet, was mich im Scheiß interessiert hat. Du fliegst dann nur mit dem Schiff und wer durch die Gegend ballerst halt Sachen kaputt. Kannst dann noch so ein paar Sachen fürs Schiff sammeln, die mich im Scheiß interessiert und ich wollte dann das Spiel weiterspielen. Aber egal. Ach, ich hatte damals echt Spaß, dieses Schiff rumzubasteln. Ich habe es zwar nie gefarmt, sozusagen. Also ich habe jede Reihe nur so oft gemacht wie notwendig. Aber habe mir dann immer so ein monströses Schiff, was nur aus Kanonen irgendwie war, gebaut. Ich finde das Ding furchtbar. Also ich fand die On-Rail-Sache, die fand ich nervig ohne Ende. Gut, kommen wir zum offiziellen Nachfolger von Kingdom Hearts. Und zwar Chain of Memories. Da wird sich jetzt einer sagen, hä, normalerweise ist doch Teil 2 der offizielle. Nein, leider nicht. Chain of Memories ist der direkte Nachfolger von Kingdom Hearts, weil Kingdom Hearts endet damit, dass Sora, Goofy und Donald, das ist sogar die extra Endsequenz von dem Spiel, wo Sora zum Bremsen gespielt hat, in so ein komisches Gebiet laufen, was keine Texturen hat, außer grün, und dort Pluto sehen mit einem Brief im Maul und in ein Schloss rennen und sie rennen ihm hinterher. Und da stellt sich dann heraus, dass sobald sie dieses Schloss betreten, verliert Sora sein komplettes Gedächtnis. Es fängt an. Je weiter er nach oben geht, desto mehr verliert er sein Gedächtnis. Richtig. So. Es ist in dem Sinne zu erklären, dass wenn er diesen Turm betritt, wird er empfangen von einem Typ in einem schwarzen Hoodie, der zu einer Organisation gehört, die Organisation 13 nennen die sich, glaube ich, ne? Ja. So. Und dort wird er von jedem empfangen und der sagt ihm halt, du musst weiter nach oben. Warum? Geh halt, deine Freunde sind jetzt Karten. Hä? Ja, also vom Grundplot war es, soweit ich das jetzt auch vom Remake nochmal weiß, du gehst da rein, der Typ sagt dir, du hast jetzt die Wahl. Entweder du gehst und wirst deine Freunde niemals finden, oder du steigst den Turm ganz bis nach oben, weil dort wartet deine beste Linie auf dich. Ja. Also er macht immer nur so eine Anspielung, dass seine Freunde da oben warten. Er trägt Sora im Prinzip aus. Doof wie er ist, durch seine mega Schuhe. natürlich gehe ich nach oben. I'm goody two shoes. Ich renne jetzt einmal nach oben und befreie denjenigen, der da oben ist. Und so rennt er von Stockwerk zu Stockwerk und man besucht dieselben Welten damit, dieselben komischen Disney-Welten nochmal. Nicht ganz, ich glaube, so ein, zwei neue sind, glaube ich, dabei. Nochmal, auf jeden Fall. Ich dachte, nur das Kampfsystem war neu. Nee, das war einiges auch neu. War da auch eine neue Welt dabei? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Hook war neu. Du gab's erst im zweiten, soweit ich weiß. Oder war es doch im ersten? Nee, du weißt es nicht mehr. Auf jeden Fall kämpft man dann mit einem grauenhaften, beschissenen, ekelhaften Kampfsystem und zwar mit Karten. Das Kartensystem funktioniert folgendermaßen. Du hast Angriffskarten, du hast Heilkarten und du hast halt Itemkarten. Diese Karten musst du farmen. Das heißt, du musst Kämpfe machen, Gegenstände zerstören, damit du diese Karten farmen kannst und damit du dir danach dein eigenes Deck erstellen kannst. Im Prinzip ist es ein Kartenspiel. Und angreifen tust du dann, wenn du X drückst oder wenn du mehrere Tastenkombinationen drückst, kannst du mehrere Sachen gleichzeitig starten, also mehrere Angriffe starten oder Angriff, Heilung, je nachdem kann man es halt machen. Das Ganze ist fürchterlich unübersichtlich, meines Erachtens. Total hektisch, viel zu kompliziert. Und du hast keine Taktik dabei. Weil selbst wenn du es dir überlegst, oh, ich mache jetzt den Mega-Kombo-Angriff, weil der andere lädt seine Attacke auf, damit ich ihn unterbrechen kann. Kurz bevor du die letzte Karte aktivierst, um den Kombo-Angriff auszuführen, warst du eine Sekunde zu spät dran, weil du noch denkst beim Kämpfen. Ja. Und dann unterbricht dich der Gegner vorher. Und dann faut er dir seine Ulti rein. Das Spiel besteht zu... Krankenwagen. Nice. Das Spiel besteht zu 90% aus Ladebalken, weil du in nur ganz kleine Abschnitte des Spiels gehen kannst. und dich da umsehen kannst und danach in den nächsten Abschnitt gehst, wo du wieder eine kleine Ladezeit hast. Ja, und was nervtötend war, dass du nicht von einer Welt zur anderen, sondern innerhalb der Welt diese ganzen Räume, sage ich jetzt mal. Das, was du meintest mit Ladebildschirm. Ja, ja, du musstest alle Räume musstest du abklappern. Und aufschließen. Und mit was schließt man eine Tür natürlich auf? Nicht mit dem Schlüsselschwert. Nein, man braucht Karten dafür. Ja, genau, da braucht man Karten, wo ein Schlüssel drauf ist. Ah. Das hat mich an dem Spiel am meisten angekotzt und am meisten aufgehalten, dass du für jedes Kinkerlitzchen irgendwelche Karten brauchst. Ach, das Spiel und dann gibst du gute Karten auf, um die behinderte Tür aufzukriegen. Das Spiel erschien 2004 für den Game Boy Advance, by the way. Und ich besaß diese Version tatsächlich im Original. Ich habe die Original Kingdom Hearts Version Chains of Memories damals besessen. Für den Advance? Für den Advance tatsächlich. Ich habe die Version gehabt. Ich habe dieses Spiel nie durchgespielt, weil es mir einfach zu dumm war. Weil ich es mir zu blöd war. Tatsächlich und sagen, ich habe es erst mit diesen Remakes, die kamen. Gespielt, yeah, was das, für mich natürlich dazu führte, dass ich in Kingdom Hearts 2 zu Beginn gleich das Verständnisproblem hatte. Ja, das hatten wir alle damals. In Kingdom Hearts Chains of Memories, das erschien dann nochmal für die PlayStation 2, aber nicht bei uns, sondern wir haben das erst mit der Kingdom Hearts 2 Final Mix Edition gekriegt, wo Teil 2, Chains of Memories und was weiß ich noch alles dabei war. Ja. Und da war Chain of Memories dabei. Das ist im Prinzip die Vorgeschichte zu Teil 2. So, ich habe das dann damals versucht, in dieser komischen Neufassung zu spielen, bis ich zu einem Gegner gekommen bin, den du nicht besiegen kannst, es sei denn, du grindest ungefähr 28 Stunden. Ach, ich hab das ist, ich muss sagen, das gehasst. Remake, durch das, dass ich tatsächlich die alte Version nicht kannte, aber mich darauf vorbereitet habe, aufgrund deiner Erzählungen, bin ich echt schnell durchgekommen. Ich hab's durchgespielt und dachte mir... Ich bin auch schnell durchgekommen... Bis zu einem Gegner. Das hat mir damals gefehlt, um zu wissen, was mit Sora passiert ist. Ja, ich habe echt damals... Also ich habe halt echt versucht, dieses Spiel zu spielen, bis zu einem Gegner, bis zu einem dieser komischen Agenten 13-Wichsern. Ich habe versucht, ihn zu besiegen. Ich habe ihn nicht gepackt. Weil ich zwei Karten hatte, die ich ihn brauchte, die ich nicht gekriegt habe. Und dafür hätte ich das komplette Spiel nochmal von vorne anfangen müssen. Und gesagt, fick dich, Game. Du kannst mich mal. Ich spiele dich nie wieder. Fuck off. Ich habe es dir... beim Remake dann schon mal gesagt, als du es auch nochmal den ersten Teil durchgespielt hast. Du vergisst die wichtigste Funktion in Kingdom Hearts. Keep rolling, rolling, rolling, keep das rolling. Das hat bei dir nichts geholfen, weil die haben dich trotzdem getroffen. Weil das war ja so, auch wenn du gerollt. Du musst in ihn reinrollen. Das ist dir. Wenn er auf dich zustimmt, musst du in ihn reinrollen. Dann rollst du über ihn, also quasi durch ihn durch, während er die Attacke macht. Das hat nichts gebracht, der hat dich trotzdem getroffen, egal wo du warst. Der hat mich auf jeden Fall aufgeregt. Egal, fuck das Game. Storytechnisch. Geht es darum, je weiter Sora nach oben geht, dieses Turms, desto mehr verliert er sein Gedächtnis, verliert seine Freunde, alle seine Einträge in seinem komischen Tagebuch von Jimmy, die Grille. Die Krücke wollte ich gerade sagen, aber er ist eine Krücke, weil er nervig ist. Werden gelöscht und als er dann endlich oben ankommt, trifft er auf Namine. Wer ist Namine, fragt man sich. Namine ist... Das kommt dann alles ja im zweiten Teil erst raus, wer das ist. Ja, dort trifft er auf ein Mädchen namens Namine. Aber es nervt und fällt ins Koma. Nein, er fällt nicht ins Koma. Wie dann? Sie gehen hoch, er verliert ja immer mehr von seinen Erinnerungen. Und als er oben ankommt und eigentlich nur noch hirntot ist... wird er von Namine in dieses komische Alien-Ei gesteckt für seine Reparatur. Ja, genau, richtig. Dass er quasi wieder gerichtet wird und die Erinnerungen, die ihm extrahiert wurden, wieder langsam zugeführt werden können. Und dann startet Kingdom Hearts 2. Mein Lieblingsteil. Ich liebe Kingdom Hearts 2. Kommt auch? Nein, davor kommt nichts. Ich dachte, es kommt noch das Thema mit Roxas. Das ist 365 und 2. Ach stimmt, ja, dann kommt erst 358-2 Tage. Aber, weil, wie war das? Die Seele von... Ja, es hat damit zu tun, so vielleicht kleiner Story-Spoiler, nur so kurz erwähnt. Im ersten Teil wirst du ja kurz zum Herzlosen. Ja, ganz kurz. Und weil dein Wille so stark ist, kannst du dich wieder zusammensetzen. Nee, weil du der Hauptprotagonist bist. Ja, die Erklärung ist offiziell Wille, aber eigentlich gilt das Prinzip, ich bin der Hauptprotagonist, da passiert nichts. Ja, genau. Aber eigentlich geht es nicht so einfach, dass du einfach aus purem Willen, ich bin wieder da. Er ist quasi eine Person, die in sich gespalten gleichzeitig niemand und herzloser ist. Deswegen ist auch dieser Turm der Erinnerung für seine Reparatur dann eigentlich gut. Ja. Weil Roxas ist sein Niemand und seinen Herzlosen hat man im ersten Teil gespielt. Und um das irgendwie reparieren zu können, spielen sie ihn eben in dieses Ei ein. Richtig. Und dann kann Roxas agieren. Und so entsteht Roxas. Roxas ist ein... Ich finde Roxas eine sehr tragische Figur tatsächlich und ich mag Roxas. Ich finde Roxas super. Er ist super. Das ist meine absolute Lieblingsfigur. Denn in Kingdom Hearts 358/2 Days erfährt man, wie Roxas entstanden ist, dass Roxas in der Organisation 13 war und dass man ihn am Ende dann in seine Welt gesteckt hat, weil man verhindern wollte, dass er und Sora sich wieder vereinen eigentlich. Genau. Deswegen hat man ihn in diesen ewigen Sommer gesteckt. Weil er halt auch etwas aufmüpfig geworden ist, weil er innerhalb der Organisation mit Axel und ich weiß leider nicht, wie die Schwarzhaarige heißt, so aussieht wie Kairi. Da gibt's auf jeden Fall jemanden, der heißt Axel. Axel ist auch eine coole Sau gewesen. Da war ich auch. Er ist die tragischste Figur der kompletten Reihe, müsste tatsächlich sagen. Axel verliert alles. Axel verliert alles, ja, und auch Roxas. Weil Roxas beginnt langsam sich zu erinnern an Sachen, die er sicherlich, die nicht er sein kann. Also er beginnt sich zu erinnern von Sachen, die Sora erlebt hat. Und er fängt an, seine Freunde zu vergessen. Und das macht, Axel macht das völlig fertig, dass er seinen besten Freund vergisst. Oder dass sein bester Freund ihn vergisst. Und dann am Ende wird er halt in diese Welt gesperrt. Und in der wir dann in Kingdom Hearts 2 Roxas kennenlernen. Genau. Am Anfang. Und diese 365 und 2 Tage ist halt, finde ich, sofern schade, weil ich konnte es, damals habe ich es auf dem DS angefangen und der Bildschirm war so abartig klein und furchtbar, was ich schade fand, weil diese Story dient eigentlich dazu, Roxas kennenzulernen, ja. Axel kennenzulernen und diesen ganzen Zwist drum. Wenn du das nicht gespielt hast, mir war es im Teil 2 scheißegal, dass Roxas irgendwann weg war, auch wenn er eine coole Socke war. Er war der bessere Sora. Fand ich immer in Kingdom Hearts 2. Ja, das stimmt, ja. Aber er war mir scheißegal, weil ich zu ihm kaum Story bekommen habe. Das Problem ist halt, wenn du eine Spielereihe machst, ne? Du bringst den ersten Teil raus, du scheißt auf Chains of Memories, weil das nur für den DS bei uns rausgekommen ist, oder für den Advance bei uns rausgekommen ist, 2004, 2 Jahre später. Und ein Jahr später bringst du Kingdom Hearts 2 2005 raus, erklärst niemandem, wer zur Hölle die Leute sind, und entscheidest dich dann im Jahre 2009, ich mache ein DS-Spiel dazu. Ja, vor allem, manchmal wäre halt cool gewesen, so eine kleine Rückblende. Achtung, das sind die wichtigsten Informationen, die ihr jetzt vor Spielbeginn von Teil 2 haben müsst. Wäre nicht schlecht gewesen, ja, und man hat nur eine ganz kleine Sequenz gesehen, wie du in den Turm raufgerannt bist, du wurdest eingesperrt und das war's, dann warst du Roxas. Ich erinnere mich vor 1,5 Jahren, so zu Weihnachten, als ich alle Spiele nochmal durch habe, es gibt einfach Spiele wie Change of Memories, wo du dir denkst, ich muss es spielen, um die Story vollständig zu verstehen, aber das Spiel ist irgendwie kacke. Das Spiel ist kacke, ja. Das war auch... Das 358/2 Days, es war ein Kackspiel. Es war unglaublich beschissen. Deswegen sind auch nur die Zwischensequenzen auf dem Spieler. Die du dir zwar ansehen kannst, ne? Kann man sich zwar ansehen, musst du zwar immer einzeln auswählen, aber manche von denen sind echt so, ist gut, ist vorbei, oder? Nee? Aber ich fand's immer noch besser als das, was ich jetzt kennengelernt habe in Chain of Memories. Ja, das stimmt. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir gewünscht, Chain of Memories... Ach gut, wenn man Chain of Memories als Film abbildet, wäre das ein 5-Minuten-Film gewesen. Ja. Yeah. Sora läuft Turm hoch, ja. Hirntot, fertig. Nachdem wir jetzt die ganzen Hintergrundgeschichten, wo ist Sora hin und wer zum Teufel ist Roxas haben, dann kommt die Kingdom Hearts 2. Dann kommen wir endlich zu meinem absoluten Lieblingsteil, und zwar Kingdom Hearts 2. Der ist so göttlich. Die Musik ist fantastisch, die Story ist so viel geiler als im ersten... Weil die tatsächlich sich jetzt jetzt mehr, kümmern sie sich auch mal jetzt drum. Jetzt kümmern sie sich um die Hauptcharaktere tatsächlich, ja. Was halt tatsächlich ich lustig fand im zweiten. Jetzt begreifen sie die Bedrohung der Herzlosen, wollen aktiv dagegen vorgehen mit König Mickey. Und dann kommt die nächste Bedrohung. Ja, gegen diese Organisation 13 wollen sie dann vorgehen. Und dein Job ist es dann halt, dass du gegen diese Organisation dann halt vorgehst. Auch wieder den Hack-and-Slash-Gameplay. Verbessertes Gameplay. Cooleres Gameplay, weil du hast später nämlich nicht nur ein Schlüsselschwert, sondern auch zwei Schlüsselschwerter, was richtig geil ist. Du hast neue Welten. Interessante Welten, wie die Welt von Tron. Oh ja. In der bist du unterwegs. Du bist in der Welt von Mulan unterwegs, was genau. Sehr geil ist. Es gibt aber auch nervtötende Welten, wie zum Beispiel eben die Ariel-Welt. Die Ariel-Welt, die nur Minigames sind. Ja. In denen du dieses blöde, wie nennt man die, Rhythm-Game machst. Oh, ja, genau, richtig. Boah, ich hab's gehasst. Und du musstest es machen. Es war nicht mal optional. Dafür war Herkules-Welt viel cooler. Ja, du hattest in Teil 2 hattest du auch wieder die Arena des Olymps, also du hast auch wieder... Du hast die Arena des Hades gehabt. Ja. Du hast nämlich diesmal wirklich eine Story bekommen in Herkules, dass richtig, die Ische von Herkules runtergezogen wurde, dann holst du die mit Herkules halt mal schnell raus und dann verliert Herkules seine komplette Motivation als Held. Richtig, dann hast du Radiant Garden, das ist so ein... was kann man zu Radiant Garden sagen? Das ist so... Ja, so eine Stadt, kannst du sagen. Das ist eine Heimatwelt von Ansem. Von Kairi und Ansem ist das die Heimatwelt. Und, von Kairi? Ja, tatsächlich. Von Kairi und von Ansem ist das die Heimatwelt. Weil Kairi läuft ja in dieser Stadt durch die Gegend, falls du dich dran erinnerst. In so kleinen Rückblenden. Das ist, während wir Roxas spielen. Dann haben wir Hollow Bastion. Wir haben den Ort des Erwachens. Das heißt also, wir haben die Tron-Welt. Die Tron-Welt war... Nee, der Ort des Erwachens war der Ort, an dem du einfach aufwachst. Wir haben die Tron-Welt gehabt. Wir hatten Halloween Town. Ja. Das hatten wir. Wir hatten Atlantic und wir hatten nochmal Agrabah. Und wir hatten Mulan. Ja. Das weiß ich noch. Und das waren auch sehr, sehr geile Welten. Die und Mulan-Welt war Winnie cool. Winnie Pooh natürlich wieder. Winnie Pooh hatte man auch in Teil 1, richtig? Ja. Da war das coole. Das war so nebensächlich. Man hat so Seiten gefunden und man hat im Prinzip den 100 Morgenwald dieses Buch wieder zusammengesetzt. Das war ganz nett, das war ganz schön. Ja. Da habe ich damals meine kleine Schwester davor gesetzt. Als sie mich genervt hat, habe ich das Spiel angemacht und habe sie die ganze Zeit um Winnie Pooh rumrennen lassen. Das war ziemlich witzig. Das war halt ganz, ganz süß gemacht. Und du hattest, glaube ich, aber noch... Aber es waren halt nur Minispielchen. Im zweiten Teil diese alte Mickey-Maus-Welt in Schwarz-Weiß. Stimmt, mit Captain Willy. Die war so geil. Oh, ich bin so ausgerastet. Das war eine der geilsten Welten. Ja, die Welt war richtig cool. Ja, was halt am zweiten Teil ich so cool fand, dass du am Anfang einfach neuen Gegenspieler reingeschmissen bekommen hast mit diesen Niemanden. Richtig. Diese weißen Überziehhemden. ja, ist richtig, ja genau. Du wusstest nicht, was die sind. Du hast das halbe Spiel vermutet, die gehören zu den Herzlosen, darum hast du die Herzlosen bekämpft, warst immer hinter Malefiz und ihrem fetten Carlo her, bis richtig, du irgendwann ja, genau. gecheckt die hast. Die beiden haben halt auch eine zentrale Rolle gespielt, ja. Weil die irgendwas gesucht haben, glaube ich. Ja, und die waren halt das halbe Spiel für dich der Gegenpart, bis du dann eben herausgefunden hast, da steckt die Organisation 13 dahinter. Und eigentlich habe ich gerade getan, was sie von mir wollten. Weil Sora, der Idiot mit seinen großen Schuhen, lässt sich ja wieder austricksen. Ja. Der macht das halbe, dreiviertel Spiel genau das, was die Organisation 13 will. Herzlose töten. Ja. Ja, was er eigentlich nicht machen soll, aber er ist halt ein Idiot. Was ja, weil die Niemande sammeln die Herzen ein, um Herzenergie zu sammeln. Um, oh Wunder, wieder das Kingdom Hearts zu öffnen. Richtig. Aber wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, funktioniert es bestimmt beim zweiten Mal. Mein Herzloser hat es nicht geschafft, dann muss ich eben ran. Richtig. Und die Story ist gut, finde ich. Wenn sie wieder ein bisschen kompliziert ist, aber dennoch, sie ist ein bisschen mehr verständlich als Teil 1. Sie ist gut geschrieben. Auch wieder fantastische, großartige deutsche Sprecher. Die Elite haben sie sich da geholt. Alle Disney-Sprecher haben ihre originalen Stimmen. Das ist der Hammer. Das war so geil. Genial. So geil, also wer die Möglichkeit hat, an die PS2-Titel noch zu kommen... Vergesst diese HD-Dinger. Spielt ja diese zwei Spiele, auch wenn die Grafik nicht so gut ist wie in den Remake-Dingern. Spielt es bitte auf PS2. Ja, spielt um Himmels Willen die PlayStation 2 Teile, aber die sind so gut. Und es ist auch ein Stück schwerer auf PS2. Ja, sind sie tatsächlich. Also wer auf Herausforderung steht. Die sind so gut. Absoluter Hammer. Storytechnisch großartig. Charaktere noch verbessert geschrieben. Unglaublich tragische Charaktere eingebaut, wie Roxas und Axel. Mhm. Coole Kämpfe, geile Bossfights, bessere Bossfights als im vorherigen Teil. Und ziemlich schlüssig mit dem, was im ersten Teil alles passiert ist, wieder mit Anson. Ja, richtig. Verbessertes Gummijet haben wir auch gehabt. Das war nicht mehr so, es war zwar immer noch nervig, aber nicht mehr so nervig wie im ersten. Ich fand es tatsächlich immer noch das Beste von allen Teilen. Das stimmt, ja, das ist tatsächlich so. Und es ist absolut fantastisch. Es ist großartig. Und ich finde, es rundet halt tatsächlich. Der erste Teil baut auf und der zweite rundet die Charaktere, die alle im ersten auftauchten, und die Motivation aller Charaktere schön ab. Ja. Du verstehst endlich, wer ist Ansem? Was war der? Ah, der war ein Wissenschaftler. Warum hat der das überhaupt erforscht? Und so kommst du eigentlich drauf. Richtig. Und das Ding ist so gut. Es ist wunderschön. Auch von grafisch haben sie es verbessert. Ach ja, und du warst in der Flucht der Karibik-Welt. Ganz wichtig. Ja, und stimmt. Einer meiner Lieblingswelten. Du warst in der Flucht der Karibik-Welt. Diese dämlichen Skelette. Das war so cool. Du warst in der Flucht der Karibik 1-Welt. Das war's. Die du erst in den Schatten prügeln musst, damit du sie töten kannst. Ja, das war richtig cool. Das hat voll Spaß gemacht. Aber der Endboss-Fight, ich fand den so geil. Der Endboss-Fight war mega geil, weil du mit Rico auch gekämpft hast. Ja, der hat dir geholfen. Ihr beide hattet zwei Schwerter. Oh, das war so fantastisch. Und das Schönste so ist, guter Endkampf. Es hat das geilste, also ich finde immer noch, das aus Fluch der Karibik ist das schönste Schlüsselschwert. Ja. Mag vielleicht daran liegen, dass ich auf Piraten abfahre, aber ich fand es einfach nur geil. Das war super. Das Spiel erschien 2006 übrigens und das Spiel war fantastisch. Ich liebe es bis heute und es ist für mich bis heute mein absolutes Favorite. Das beste Kingdom Hearts. Es ist das von beste Kingdom Hearts. Allem, was mit der Hauptstory zu tun hat. Ah, genau. Ich sage jetzt absichtlich alles. Weil du weißt, jetzt kommt der nächste Hauptnebenteil. Kommen wir zum nächsten Hauptnebenteil, den von uns niemand gespielt haben kann, weil es den bei uns nicht gibt. Doch gab. Und zwar als Recoded. Kingdom Hearts Recoded, das war nämlich ein episodisches Mobile-Game, welches nach Kingdom Hearts 2 spielt. Ne? War das nicht das da, wo sie irgendwie die ganzen Erinnerungen oder dieses Buch versuchen zu digitalisieren? Ich glaube schon, da haben sie versucht, ein digitales Jiminy Cricket Reisetagebuch zu machen. Der vierte Teil der Serie ist Recoded, beginnt gleich nach dem Ende von Kingdom Hearts 2 und wurde in Japan für Mobiltelefon NTT Docomo veröffentlicht. Kein Schwein hat das Ding gehabt, aber gut. Zusätzlich wurde am 18. November 2008 eine Vorinstallation zur Verfügung gestellt, bevor das eigentliche Spiel in 8 Teile aufgeteilt wurde. Das Spiel erschien dann bei uns als Recoded in Japan und bei uns halt ein Jahr später, also im Jahr 2011 erschien dann Recoded. Ja. Im Gegensatz zum Original wurde das Spiel auch in Übersicht veröffentlicht und beinhaltet alle Spiele des Spiels. Um was es da genau ging, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, worum es in diesem Original geht, weil ich mir das mal durchgelesen hatte. Um was geht es in Recoded? Vorbereitet zum dritten Teil. Das ist das, was ich gerade meinte. Du musst so fucking viel wissen, um die Story irgendwie noch nachvollziehen zu können. Ja, worauf ich überhaupt... Ich fahre nicht drauf ab, mir stundenlang Wikipedia-Einträge durchzulesen von Spielen, die hier nicht rauskamen oder die nur auf dem Handy kamen, die kein Mensch gespielt hat, der sich für Kingdom Hearts nur die Hauptreihe 1, 2, 3 interessiert. Aber du brauchst es, um die gesamte Story zu verstehen. In Recoded, sie haben irgendwas im Ende des zweiten Teils entdeckt. Ich habe es jetzt leider schon wieder vergessen. Auf jeden Fall versuchen sie aufgrund dieses Jiminy Cricket Tagebuch Rückschlüsse ziehen zu können. Also irgendwelche Ableitungen treffen zu können, was so alles passiert ist, wie die Anomalien, neue Informationen Und dann kommen sie auf die Idee, wir digitalisieren das ganze Ding doch mal. Okay. Und dann gehen sie eben durch diese digitalen Brocken, drum hast du auch immer irgendwelche digitalen Bitwürfel und musst da dich quasi durchkämpfen. Und ich glaube, es endet sogar damit, dass der digitale Sora sich opfert, um dann quasi die Welt zu retten, dass das nicht ganz ausrastet. Ist auch wieder die Begründung, warum zukünftig dann dein Jiminy Cricket Tagebuch wieder einmal leer ist. Es gibt in den HD-Versionen gibt es Recoded. Ich glaube, da gibt es nur die Zwischensequenzen zu. Ja. Kann man sich angucken. Habe ich nie gemacht, weil es mich nicht gejuckt hat. Sollte man, um irgendwie zumindest storytechnisch auf ein paar Anspielungen, weil da kommen dann auch Anspielungen auf das, was zum Beispiel, falls du dich mal gefragt hast, im dritten, zu dem wir dann nachher kommen, was denn überhaupt Malefiz und Carter Carlo immer suchen. Da kommt das her. Da wird dieser ganze Storyplot aufgebaut. Gott. Kommen wir aber zu einem auch sehr, sehr guten Spiel, was einem Prequel, und zwar also ein Prequel, was 10 Jahre vor Kingdom Hearts spielt, und zwar Kingdom Hearts Birth by Sleep. Wurde damals offiziell für die PSP veröffentlicht. Das war so gut. Es war so geil. Ich fand das richtig gut. Du spielst 3 Charaktere, Terra, Aqua und Ventus. Terra ist der Anakin Skywalker der Kingdom Hearts Reihe. Er kommt vom Guten ab und wird zum Bösen nicht. Ist so. Aqua ist die Vernünftige, die Rationale. Die rationale Gruppe. Und die Ventus ist der Jedi. Der Jedi-Meister. Und Ventus ist einfach nur derjenige, der da ist. Ventus ist, beachtet mich, ihr zwei Großen. Ja, hallo, hier bin ich. Ich bin auch wichtig. Ich bin euer Freund, hallo. Und da geht es um den herum. Und wie gesagt, da geht es, ihr spielt alle 3 Charaktere mit, jeder hat seine eigenen Welten, in die er reist, was ich sehr geil fand. Kannst dir aber leider zu Beginn nur einen aussuchen. Kannst ja am Anfang nur einen aussuchen, das heißt, du musst das Spiel 3-mal durchspielen, was ich aber nicht schlimm finde, weil sich jede Story unterscheidet und sich das am Ende erst zusammenfügt. Du hast zwar parallele Welten, die du gleich, also wo du mit demselben Charakter die gleichen Welten besuchst. Also nicht jeder hat nur eigenständige Welten, aber die Welten, die sich kollidieren, siehst du immer aus einer ganz anderen Perspektive. Das Einzige, was gleich ist, ist, glaube ich, nur der Endbosskampf. Ja. Und das ist echt geil gemacht gewesen. Das war auch sehr interessant, auch von den Charakteren her. Ja. Terra, Aqua, Ventus sind 3 sehr gut geschriebene Charaktere. Leider nicht mehr auf Deutsch synchronisiert, da hat es schon angefangen, dass es nur noch auf Englisch synchronisiert wurde. Was aber nicht schlimm war, auch die englische Synchro auch sehr, sehr gut ist, finde ich. Ja. Und da haben sie tatsächlich, finde ich, mir sich noch so richtig, richtig Mühe gegeben. Ja, das stimmt. Charaktere neu in dieses Universum einzuführen und dem Spieler eine Chance zu geben, zu verstehen, was passiert denn gerade. Ja, weil nämlich der Großmeister von denen, der aussieht wie ein alter Samurai-Lehrer, und dessen Meister, der aussieht wie der oberste Bösewicht, den man sich nur vorstellen kann. Oh, er hat eine Überraschung. Klasse. Überraschung, er ist der Bösewicht. Ja, und das ist nämlich. Aber da kommt auch der Hintergrund überhaupt auch wieder her. Die Motivation von Anze. Aber das hier ist der originale Anze. Hier merkt man wieder, da driftet aber, finde ich, leider das Spiel irgendwann in die Wirren der Unendlichkeit seiner Geschichte ein. Da fand ich, hat's angefangen, dass man so viele Wirrungen versucht einzubauen, um eine Geschichte, die eigentlich mal sehr simpel war. Von, ich will meine Freunde finden, zu, wow, irgendwo vor zig Jahren hat irgendein Großmeister irgendwas gemacht und der sucht jetzt 13 Leute und wow. Richtig. Und wie gesagt, der Terra wird von diesem einen Professor, von diesem Anselm-Typen, dem Original-Anselm, wird er halt zur dunklen Seite bekehrt, indem er Xehanort, glaube ich. Xehanort, ja. Wird er gegen seinen alten Meister wird er aufgestachelt, gegen seine Freunde wird er aufgestachelt. Und Aqua und Ventus wollen ihn wiederfinden. Weil er ist abgehauen. Und Aqua und Ventus möchten ihn einfach wiederfinden und ihn zur Vernunft bringen. Das ist halt einfach nur die Story. Du siehst die Story aus der Sicht von Terra, von Aqua und von Ventus. Es ist eigentlich der Fall von Luke Skywalker. Nochmal nachgespielt. Ja. Eigentlich Luke. Von Anakin. Ja. Entschuldigung an alle Star Wars Fans, die mich jetzt verfluchen. Es tut mir leid. Die zwei, die dazuhören. Aber es spielt genau das nach. Er ist Anakin Skywalker. Aqua ist Obi-Wan. Der unbedingt versucht, bitte, bitte, nimm Vernunft an, geh auf den Pfad der Tugend zurück. Und dadurch wird er eigentlich noch mehr dazu gedrängt, auf die dunkle Seite zu gehen. Je mehr er versucht wird, abgehalten zu werden, desto mehr verliert er das Vertrauen in sich und sagt, bin ich wirklich so böse? Ja, ich mach doch gar nichts böse. Und dadurch wird er eben von Xehanort immer mehr beeinflusst. Richtig. Die geheime Endsequenz übrigens von Teil 2 ist übrigens das Ende von Birth by Sleep. Echt? Ja, kann mich gar nicht mehr erinnern. Als die auf diesem riesengroßen Feld voller Schlüsselschwerter kämpfen. Ah, stimmt, ja. Das ist eigentlich das Ende von Birth by Sleep oder das Anfangs, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, Birth by Sleep gab es damals für die PSP, gibt es mittlerweile auch als dieses Remake, ist in dieser Collection mit drin. Großartiges Spiel, lohnt sich allemal. Lohnt sich zu 100%, weil das Spiel ist ein klasse Spiel. Es ist unglaublich gut und lohnt sich, finde ich. Ist echt geil gemacht. Ist echt gut geworden. Also auch, es ist auch spannend, es ist echt gut erzählt, es macht auch Spaß, es hat das typische Kampfsystem von Kingdom Hearts, was auch Unterschiede hatte, glaube ich, in pro Charakter. Ja. Soweit ich noch weiß. Das heißt, du hast nicht nur dasselbe Kampfsystem bei ihm gehabt, sondern du hast tatsächlich immer wieder Unterschiede gehabt in den einzelnen Figuren, mit denen du gespielt hast. Richtig, was ich auch ziemlich cool fand. Es war richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war richtig gut. Kommen wir zum nächsten Teil der Reihe. Und zwar Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Wow. Was es nur für den 3DS gab, was ich nie gespielt habe. Ich hasse dieses Ding. Echt? So schlimm? Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das Spiel handelt von Soras und Rikus Prüfung zum Schlüsselschwert. Ja, das war doch das, wo sie immer weiter eingetaucht sind und du so eine Art Pokémon hattest. Ach du. Wo du so Viecher mit dir kämpfen lassen können. Stimmt, das ist in der Edition dabei, die ich nie gekauft habe. Und da kommt wieder das nächste Ding. Wenn du dir die Edition nicht gekauft hast und das nicht gekauft hast, fehlt dir jetzt nicht nur der Part, den ich vorher gesagt habe. Was ist alles mit Anze? Jetzt fehlt ja auch noch der komplette Part, warum ist Sora so fucking wichtig für Xehanort? Das kommt da alles raus. Und warum ist Sora kein Schlüsselschwertmeister? Das wird alles in diesem einen Spiel abgehandelt. Weil er zu große Füße hat. Ja, und vor allem lustig ist halt, da wird auch erklärt, warum Riku der Schlüsselschwertmeister ist. Und was eigentlich die Prüfung ist, um den Schlüsselschwertmeister zu werden. Erstmals sind Sora und Riku steuerbar und es tauchen Figuren auf aus anderen Spielen als Final Fantasy auf, die so integriert der Spieler mit dem Protagonisten aus The World Ends With You. Noch ein Spiel reingeschmissen, was kein Schwein kennt? Ja, super. Gott. Okay. Alles klar. Den habe ich nie gespielt, den Teil, weil es den damals nur für den 3DS gab. Und dann kam er eben mit 2.8 raus nochmal. Ich habe den Zeitpunkt kein 3DS besessen und habe dann das Ding nie gespielt. Und dann kam dann kam HD 2.8 Final Chapter Prelogue raus. Ja. Wo ich mir gedacht habe, nein. Aber das Nervtötende, muss ich einfach ehrlich sagen, ist... Weil das Ding war überteuert. Die ersten zwei waren nicht so teuer. Richtig, aber dort, wo Dream Drop Distance aufhört, beginnt Teil 3. Ja. Du beginnst doch mit Teil 3, dass Sora gerade wieder irgendwo zurückkommt von seinem großen Reisending da. Und das macht er, weil er nämlich bei Dream Drop Distance feststellt, er ist noch nicht würdig, diese Prüfung abzulegen. Weil er eben, sie tauchen in die Träume ab und sollen hier quasi zu eine Fähigkeit, die sich das Erwecken nennt. Und nur wer diese Fähigkeit meistert oder bekommt, wird ein Schlüsselschwertmeister. Stimmt, ja. Und Sora, kurz zusammengefasst, ist ein Idiot und lässt sich von Xehanort ableiten, immer weiter in die tiefste Dunkelheit und in die tiefsten dunklen Träume hinab. kommt einem vielleicht, wenn man jetzt Teil 3 kennt, auch bekannt vor, dass Sora irgendwann tief ins Dunkel gezogen wird. Und wer rettet? Natürlich der der beste Freund. Der Boyfriend, Riku! drum fand ich jetzt das, was du zum ersten Teil gesagt hast, das bekommt halt, je mehr du die Teile in aller Gesamtheit betrachtest, es zieht sich durch. Mittlerweile, Boyfriend to the rescue. Überlegt mal, also alle, die zuhören und die ganzen Teile kennen, wir haben nur seit Teil 1 von Kairi gesprochen. In Teil 2 kam sie noch einmal ganz kurz und dann ging es nur noch um Riku. Ja. Und Riku wird eigentlich auch nur zum Schlüsselschwertmeister, weil seine Gefühle, Sora zu beschützen, so tief gehen, dass er ihn dadurch aufwecken kann. Ah, oh, seine Gefühle. Meinst du, weil er ihn unbedingt so derbe knallen will, dass er... Er hat ihm sein Ding so tief neigesteckt. Ich habe jetzt vom Schlüssel geredet, ja. Oh Gott, alles klar. Okay. Ja. Dann wurde... 2010 wurde es angekündigt. 2013 du hast noch gab es ein Part einen vergessen, Trailer, glaube ich, wenn du jetzt zum dritten direkt springen willst. Nein, das ist tatsächlich. Laut offiziell ist es tatsächlich. Nein, laut so. Offizieller Timeline, die es gibt, haben sie nämlich noch einen Sprung gemacht. Und zwar noch weiter zurück. Ach stimmt, ja, dieses. Dieses Handy-Moba-Dingsbums-Game aus Kingdom Japan. Hearts Chi hieß es. Kingdom Hearts X oder so. Black Cover. Um nochmal in diesem Teil, nur so Grund von der Story, was dann wieder fehlt, wenn man das nicht kennt, da erlernst du, was ist das Keyblade, dieses X-Blade, das Xehanort im dritten unbedingt haben will. Und wie wird es erstellt? Ohne diesen Teil weißt du nicht, warum passiert das, was im dritten Teil überhaupt so. So passiert, ja. Es gab da noch HD-Collections, ganz kurz, wie Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Dort ist Teil 1 mit dabei. Teil 1 in der Final Mix Version. Das heißt, da sind ein paar Szenen in Japan wurden hinzugefügt. Mhm. Die sind auch nicht synchronisiert, sondern nur mit Untertiteln. Ist nicht schlimm, ist ganz nett. Warum nicht? Yay. Dann die Zwischensequenzen aus Rechains of Memories. Rechains of Memories ist das komplette Spiel dabei. Die Zwischensequenzen aus 358/2 Days. In High Definition. Und das ist halt in der ersten Packung dabei. Im zweiten Teil ist dann Kingdom Hearts 2.5 HD Remix. Ist dann Teil 2 dabei. Birth by Sleep ist dabei und die Videosequenzen aus Recoded in High Definition. Ja. So. Dann gab es noch die Version, die ich mir nie gekauft habe. Und zwar Kingdom Hearts 2.8 Final Capture Prologue. Dort gab es dann Kingdom Hearts 3D, also 3D, Dreamed of Distance, konntest du dann als zweitwertiges Spiel spielen. Und die Zwischensequenzen des Kingdom Hearts Chi, sowie einer neu entwickelten Episode mit Kingdom Hearts, mit dem Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep Fragmentary Passage, ist dann auch noch erschienen. Das heißt, du hattest ein Spiel... Haufen Zwischensequenzen aus Chi, was irgendein Spiel war, was kein Schwein kennt und was halt so die allerersten Leute waren noch vor dem großen Schlüsselschwertkrieg, what the fuck? In Dream Drop Distance, also in diesem Chi, vielleicht mal kurz da noch, um die Story zu umreißen, ich habe mir diesen ganzen Kack-Fuck-Film angeguckt von 2 Stunden. Gottes Willen. Es ist aber wichtig, das tatsächlich zu wissen, weil das spielt, wie du sagtest, vor dem großen Schlüsselschwertkrieg. Da sind dann die ganzen Leute noch in Fraktionen aufgeteilt. Da gibt es so Schlüsselschwert-Großmeister, die von einem Übermeister mal trainiert wurden. Und alle leben sie in Harmonie. Bis irgendwann die Vorhersage kommt, Achtung, einer wird euch betrügen. Dann fangen sie alle an, sich zu misstrauen. Hauen auch irgendwie, verdächtigen sich alle. Und dann hauen sie sich zu Klump, indem jeder seine Leute um sich schart. Und dann kommt es zu diesem Schlüsselschwertkrieg. Nur wegen einer Vorhersage. Und es gibt einen Schüler, der sich komplett raushält. Den Namen habe ich jetzt entweder vergessen oder man hat ihn nicht erfahren. Was aber faszinierend an diesem Typen ist, der zieht immer so Django-mäßig irgendwas hinter sich her, eine dicke Box, und hat ein ganz besonderes Schlüsselschwert. Okay. Und zwar das Schlüsselschwert, das Xehanort im dritten Teil auch schwingt, mit dem Auge. Weil du kennst ja diese Prophezeiungen, die Kingdom Hearts seit dem ersten Teil begleiten. Nein. Es gibt Prophezeiungen, wo gesagt oder geschrieben steht, was so kommen wird im Groben. Und das liegt irgendwie daran, weil dieses Schlüsselschwert durch die Zeit mit sich selbst verbunden ist. Hm. Und alles, was es sieht, kann vorhergesagt oder vorhergesehen werden. Und drum weiß auch Xehanort, wann muss er wo was tun. Ah, okay, gut. Und das fehlt halt auch wieder, wenn man aus diesem Part, und soweit ich das wusste, war das früher tatsächlich so ein Multiplayer-Handyspiel, wo du dir deinen eigenen Schlüsselschwertkrieger erstellt hast. Oh je. Und dann gab es noch diesen Mini-Episode, Birth by Sleep, wo man mit Aqua gespielt hat, das weiß ich noch. Ja, das war, um aufs Ende von Birth by Sleep einzugehen, was ist denn eigentlich mit Aqua? Ja. Weil Aqua sich am Ende von Birth by Sleep für Terra geopfert hat. Richtig, ja, und in die ewige Dunkelheit gesprungen ist. Genau. Jetzt versucht sie halt, da wieder rauszukommen. Genau. So, und dann, 2010 wurde es erwähnt, ne, es kommt, alle haben sich gefreut, yay! Wir auch. Weil wir kannten damals nur Teil 1 und Teil 2, den Rest kannte ich nicht. Keine Ahnung. Ich kannte den Rest nicht bis an das Weihnachten, bevor es wirklich erschienen ist. Und dann habe ich mich ja hingesetzt und wirklich diese gesamte Timeline durchgespielt. Oder die Filme geguckt. Und ich bin durchgedreht. Ja. Und dann wurde es immer wieder erwähnt, verschoben. Bis es endlich am 29. Januar 2019 erschien. Das schlechteste Spiel des Jahres 2019. Direkt im Januar. Wow. Fuck. Ja. Kingdom Hearts. Ich war so gehypt drauf. Ich habe an Weihnachten 18 alles gespielt, habe alles verschlungen und habe mir dann tatsächlich noch YouTube-Videos von Leuten, die richtig, richtig sich Jahre damit beschäftigen, angehört, um alles mir erklären zu lassen, was es bisher passiert. Und habe mich so gefreut auf dieses Spiel. Hast du es verstanden? Ich habe die Story verstanden. Nach diesem, ich spiele alles und ich habe mir alles angehört. Aber es gibt so viele lose Enden. Und jetzt, pass auf, jetzt sieht das Spiel aus meiner Situation. Ja. Ich habe gespielt Kingdom Hearts 1. Ne? Mhm. Ich weiß den Plot von Kingdom Hearts Chain of Memories. Ja. Ich habe gespielt Kingdom Hearts 2. Und ich habe gespielt Kingdom Hearts Birth by Sleep. Das war's. Okay. Und dann bin ich in Teil 3 rein. Ne? Ah. Und ich dachte mir, was zur Hölle ist hier los? Okay, dann... Warum zur Hölle ist Sora urplötzlich ein Schlüsselmeister oder doch kein Schlüsselmeister? Wer sind diese Figuren, die da auftauchen? Warum haben die ihre Namen geändert? Wieso werden die erwähnt, von denen ich noch niemals in meinem Leben gehört habe? Warum werden die Namen gedroppt, die ich nicht kenne? Wieso sind die Figuren, die nicht echt waren, in der Simulation erschienen sind? Wieso leben die? Ich hatte null Plan, was zur Hölle. Dann habe ich jetzt tatsächlich eine Frage aus deiner Perspektive. Du hast es ja auch durchgespielt. Mhm. An der Stelle, Achtung, Spoiler, aber du kennst... Wohlgemerkt, in 3 Tagen. Ja, nur kurze Spoilerwarnung, aber du kennst dann am Ende die letzte Sequenz. Ein Typ im schwarzen Mantel, der Django-mäßig wegläuft mit einem schwarzen Sarg hinter sich. Ganz ehrlich, ich habe alles vergessen. Hast du das verstanden dann? Nein. Gut, weil das... Ich wusste nicht mehr, dass es... Keine Ahnung. Ich hab's nur verstanden, weil ich eben dieses X-Ding geguckt hab, den Film. Der Typ taucht da auf, zieht irgendwas, wer ist das? Das ist der, also wird immer angeteasert, das ist der Schüler von diesen ganzen Kasten, die es früher vor dem Schlüsselschwertkrieg gab. Der eine, der sich außen vor gehalten hat und dieses Schwert mit dem Auge hatte. Der nimmt nämlich das Schwert von Xehanort wieder zu sich. Und auch dieses Buch der Prophezeiung. Und die Box, die er hinter sich herzieht, ist das, was Malefiz und Kater Carlo immer suchen. Das war ein Plotpoint, den ich nicht kapiert habe. Was suchen die? Die suchen... Und warum wird das nicht mehr aufgegriffen? Die suchen... Wieso tauchen die nur ab und zu auf und der Plot, das wird einfach fallen gelassen? Die suchen eben diese Kiste der Prophezeiung, also diese, ich weiß nicht, wie sie sie nennen, aber dort ist eben dieses gesamte Sammelsurium des Wissens aus diesem Schlüsselschwert. So vermutet man, soweit ich das rauslesen konnte. Und das Spiel war scheiße. Wenn sie das finden, haben sie natürlich die Macht über die Dunkelheit. Was natürlich besser ist als... Aber so aus meiner Perspektive... Ganz kurz, das Spiel war Müll. Ja, ich wollte jetzt nur, nachdem komplett du deine Perspektive erzählt hast, nochmal die Perspektive dann entgegenhalten von jemandem, der die ganze Timeline durcherlebt hat und 2 Monate vor Release gespielt hat. Das tut mir leid, ehrlich. Man sollte dich bezahlen. Und ich musste sagen, nachdem ich Kingdom Hearts 3 beendet habe, ich hab's verstanden, was die mir womit sagen wollten. Und ich dachte mir, was eine große Zeitverschwendung. Ich hätte an Weihnachten bessere Dinge tun können. Weil, ganz ehrlich, ich war so sauer. Erstens, erster Punkt, warum ich sauer war. Wenn du nicht alles gespielt hast, dir irgendwelche YouTube-Videos geguckt hast oder dir die Brückenfüller wie Recoded, was bei uns nie erschienen war bis zu dieser Sonderteil, dieses Dream Drop Distance, das furchtbar war durchzuspielen, oder dieses X-Teil, also komischerweise auch die Teile, die dann immer am Ende kamen, hast du schon mal die Hälfte nicht, du hast Xehanort nicht verstanden. Ja. Ohne diese 3 Teile hast du nicht verstanden, was will Xehanort überhaupt. Ich wusste nicht, wieso hat er sich aufgeteilt? Und wieso warum macht er eine Voldemort, spaltet sein Herz, warum ist er auf einmal 3-mal da, wenn ich ihn besiegt habe? Was ist hier los? Was geht hier ab? Und das Lustige ist, ich habe dann auch, hast du verstanden, warum Roxas dann wieder aufgetaucht ist? Nein, überhaupt nicht. Wieso? Das kommt Roxas eben, war die abgespaltete Version von Sora. Wieso ist sie wieder aufgetaucht? Weil, und jetzt, warum? Jetzt kommt der Clou aus den Teilen davor, die ich gerade genannt habe, die 3, kommt hervor, dass Sora für Xehanort eine der potenziellen Nummer 13 ist. Wenn er Sora auf seine Seite bringt, dann kann er das machen, was er will. Und zwar diese Raumzeitbeherrschungskram-Ding. Deswegen spaltet er sich in 13 also in 12 Teile auf, gibt immer einen Teil von seiner Seele ab, um in mehreren Zeitlinien gleichzeitig agieren zu können. Deswegen war er eigentlich im ersten Teil auch mitverantwortlich dafür, wie dann Ansem. Er hat ihn ja quasi gesteuert, weil da auch ein Teil von ihm drin war. Er ist Ansem. Er ist jeder Ansem. Ja, das ist er. Aber eigentlich ist jeder Ansem er. Weil er zuerst da war. Mit den Worten von Austin Powers, "Oh no, I've gone cross-eyed." Und das Schlimmste war, ich hab's ja durchgespielt, ich war so enttäuscht davon, weil's. Ich kannte alles. Und ich habe ja viel Schmarrn dann gespielt. Und ich fand trotzdem Dream Drop Distance besser als Kingdom Hearts 3. Aua. Ich stell's fast sogar schon auf eine Stufe mit Chains of Memory. Ich fand Chains of Memory besser als Kingdom Hearts 3. Und ich hasse Chains of Memory. Das, was mich richtig sauer gemacht hat. Wirklich, wirklich richtig sauer. Ich war ja am Ende, dachte ich mir, okay, vielleicht steckt ein größerer Plan dahinter, dass man sich alles anschauen muss, um das Spiel zu verstehen. Keine Verkaufsstrategie kann nicht dahinter stecken, weil die Hälfte der Fans wird es nicht kapieren, wenn sie den Rest nicht gespielt hat. Also der Fans, die nicht alles verschlingen. Wie jetzt zum Beispiel du. Ja. Und selbst Fans wie ich, die sich nicht reinsteigern und es studieren, sondern alles einmal durchspielen, verstehen es, können es aber nicht richtig nachvollziehen, was geht da ab. Ich habe die Storyline verstanden und dachte am Ende trotzdem, wieso? Warum zum Henker? Wieso? Das wäre doch sicher einfacher auch gegangen, du Idiot. Und vor allem, du hast das fucking Auge der Prophezeiung, Schlüsselschwert, Scheiße. Du müsstest doch wissen, dass es schief geht. Also hör auf! Tja. Und dann habe ich gelesen, was der Story-Autor dazu gesagt hat. Was hat er gemacht, der Madman? Boah, und das hat beschlossen, dass ich dieses Spiel nicht in der Disc-Variante bisher gekauft habe. Sondern mir nur einmal ausgeliehen, durchgespielt, fertig. Ja, von mir. Ja. Seitdem, bei mir steht es auch immer. Ich muss es für die Sammlung zwar irgendwann noch für 5 Euro kaufen auf dem Grabbelkiste Flohmarkt. Aber als ich gelesen habe, dass er geschrieben hat, ja, er ist schon darauf aus, immer besondere Storylines zu gestalten. Und er liebt es, große Verflechtungen und weitreichend verflochtene Storylines zu entwickeln. Weil er möchte ja etwas Neues schaffen. Und dann dachte ich mir, ja, sicher. Das macht man aber so nicht über 20 Jahre. So kann man auch sagen, ich habe versucht, das zusammenzuschreiben, habe alle Zettel fallen lassen, habe sie so aufgehoben und so abgegeben. Ja, aber das hat mich echt sauer gemacht, weil da klingt schon die Arroganz raus, es ist mir scheißegal, ob es den Fans gefällt, Hauptsache meinen Ansprüchen genügt es. Okay, Kingdom Hearts 3 aus spielerischer Sicht, gehen wir mal davon aus, ne? Einfach aus spielerischer Sicht, ist ein Scheißspiel. Es ist zu leicht. Dieses Spiel, es ist viel zu einfach. Es ist press X to not die and don't stop until it's finished. Die Welten, die vorher schön waren, die ausgeklügelt waren, die cool waren, ne? Sind jetzt lieblos dahin geklatscht worden. Tot. Riesengroß und tot. Wir haben endlich eine Toy Story Welt, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich mag Toy Story. Das ist keine Toy Story Welt, das ist einfach nur... Wir haben eine Toy Story Welt, ne? Wo du denkst, so, hey geil, wie wird das so ablaufen? Oh, muss ich mich vor den Menschen verstecken? Ja, die Menschen sind verschwunden. Was? Wir wissen nicht, wo sie sind. Und Buzz Lightyear ist auf einmal böse. Aber wir wissen nicht, warum. Und es wird auch nicht aufgeklärt, warum er böse ist und ob er wieder gut wird. Und wenn wir die halbe Story in dieser Welt haben, dann gehen wir wieder. Ja, und dann gehen wir wieder und wir kommen auch nicht mehr wieder. Hä? Danke, ihr habt uns geholfen, den Anfang zu verstehen. Okay, jetzt springen wir mal in den Fernseher rein und geben den Trailer für das bessere Final Fantasy 15. Ja, das war so strange. Das war, als du in der Welt rein bist, hast du den Trailer dafür gesehen. So, wie geil, was ist das denn? Die sieht ja richtig geil aus. Echt? Das ist ein Trailer für ein extra, für ein Spiel innen. Ich habe tatsächlich die Vermutung... What? Ich habe die Vermutung... Nein, ist nichts geplant. Nein, nichts geplant. Momentan noch nichts geplant. Aber du kennst unseren Storywriter. Es muss alles verflochten sein. Oh, fuck off. Nein, bitte nicht. Der wird bestimmt irgendeinen Ableger, wenn wieder was geplant ist, machen, wo dann in dieser Welt stattfindet. Im DLC bist du in der Welt. Ach, es gibt also doch was dazu. Ja. Yep. Ach du Scheiße. Habe ich gehört, ich habe selber nicht gespielt. Dann gehst du in die Welt von Rapunzel, die ganz cool ist. Aber sie ist leer. Sie ist tot. Also als Fan die Welt von Rapunzel ist tot. Rapunzel. Ich mag diesen Film, ich liebe ihn. Aber die Welt ist eine Beleidigung für jeden, der diesen Film macht. Die Welt ist eine absolute Beleidigung. Die Welt ist leer, die Welt ist tot. Du machst ein sinnloses Tanzspiel. Du hast keinen richtigen Endgegner in dem Ding. Du bist einfach nur da. Die zählt als Hauptstadt. Yay, passt. Ja. Fuck off. Dann hast du die größte Beleidigung, die ich mir habe vorstellen können, und zwar die Frozen-Welt. Das ist ja keine Beleidigung, das ist... Jetzt kommt einfach mal so, Achtung, Hass... Erinnert ihr euch an Frozen? Wisst ihr noch, wie viel scheiße Geld dieses jetzt kommt hasstyradisch etwas, was ich über Kingdom Hearts 3 sagen muss an dieser Stelle. Das ist der Grund, warum Disney Square nicht verklagt hat. Die haben jede Disney-Welt verhunzt und dann hat Disney irgendwann, meiner Ansicht nach, ist gekommen, hey, ihr könnt doch nicht so... Hey, wir haben den Trailer für Frozen 2 drin. Okay, macht, was ihr wollt. Nein, kein Trailer für Frozen 2, das war Frozen 1. Ich weiß, aber es ist ein tierische, fetter Trailer für, ey, erinnert ihr euch an Frozen, bald kommt was. Nein, es ist einfach nur, hey, erinnert ihr euch noch an Frozen? Wollt ihr nochmal dieses nervige Lied hören in voller Länge? Total schlecht. Ohne auch, dass nur Sora und Mickey und Donald auch nur ansatzweise was damit zu tun haben. Hier Frozen Let It Go Again. Aber es ist nicht die reine Story von Frozen. Nein, du triffst nicht mal den Bösewicht. Der Bösewicht sagt kein Wort. Und das der einzige, sagt kein Wort. Den einzigen der ist Typen, im Hintergrund und das war's. Den wirklichen Bösewicht, den triffst du da drin und der nennt sich Olaf. Oh Gott, ja, Olaf. Oh. Das ist nicht mein. That's not my body. Please find my body parts. Ja. That's not my body. Please find my body. Shut up! Und deswegen sage ich, das ist ein fetter Trailer für Frozen 2 gewesen, weil... Das war furchtbar. Du hast einfach nur Elsa und Olaf gesehen. Wir hatten eine Monster-AG-Welt. Die auch nicht die toll war. Die komplett verhunzt war, weil... Spielt das jetzt nach dem Film? Anscheinend schon. Dann auch irgendwie wieder nicht, weil Gegner wieder da sind, die nicht mehr da sein können. Dann die Fabrik sollte eigentlich... Es ist, Scheiß auf die Welt, die war genauso schwachsinnig. Dann haben wir, was hatten wir noch? Ich habe tatsächlich schon wieder viel ausgeblendet. Die beste Welt, die Fluch der Karibik-Welt. Schon wieder? Ja. Für viele Leute nicht. Ich fand die Fluch der Karibik-Welt am besten, auch wenn du 300 Krabben sammeln musstest, was ziemlich bescheuert war. Aber dieses Minispiel, dieses Piraten ehemals, hey, wir mochten Black Flag, Assassin's Creed-Spiel war ganz nett gemacht. Und die Welt war auch als einzige, fühlte sich tatsächlich ausgefeilt an. Im Gegensatz zu dem Rest. Also ich muss sagen, eins hat sich für mich noch ausgefeilt angefühlt. Und das war diese Schattendimension. Ja, stimmt. Aber ansonsten, bis auf die Schattendimension, muss ich aus meiner Perspektive sagen, fand ich den Rest einfach nur Müll. Wirklich durchweg alles. Das Spiel war Katastrophe. Das Spiel war absolute Katastrophe. Wir kennen aus Kingdom Hearts 2 ausgefeilte, richtig liebevoll detaillierte Welten. Und dann kriegen wir sowas. Die haben, ja, wie viele Jahre haben sie programmiert an dem Ding? Ich hab also gefühlt 2. Also von dem, was sie abgeliefert haben, haben sie 2 Jahre gemacht und nichts Gutes. Also das Ding war echt Katastrophe. Das Ende war komplette Scheiße. Der Endkampf war nervtötend, ohne Ende. Einfach nur lang gedauert. Gott, war das langweilig. Und das waren so ungefähr gefühlt 28 Phasen im Endkampf. Ich so, mein Gott, der hat auch, mach halt hin. Das hat auch ewig gedauert. Du kämpfst ja so ein bisschen, Lebensbalken unten, Videosequenz. Kampf, Videosequenz, Kampf, Videosequenz. Wow. Ja, und am Ende besiegst du dann Xehanort und dann in seiner mega bösen Form. Mit dem X-Blade. Mit dem X-Blade und. Dass du dann zerstörst. Vorher muss unbedingt noch jeder Charakter, der jemals in der Serie gut war und aufgetaucht ist, wiederkommen. Es gibt einen absoluten Fehler in dem Spiel, der mir aufgefallen ist, und zwar Axel taucht ja auch auf und er wird zu einem Schlüsselschwertmeister ausgebildet. Mhm. So. Er verliert in einer Sequenz sein Schwert. Es wird zerstört. Ne? Mhm. Ein Schnitt später, nicht mal eine Sekunde später, hat sein Schwert wieder, kämpft weiter. Ja, das kann man sich erklären, wenn man will. Das ergibt keinen Sinn. Ja, das ist wie wenn Sora sein Schwert fallen lässt und es verpufft, dann kann er sich's auch einfach wieder drauf beschwören. Dann soll Kairi soll auf urplötzlich wieder auftauchen. Ja, weil. Soll dann auch noch ausgebildet werden zu einer Schlüsselschwertmeisterin. Die schafft das dann aber nicht, aber mit Hilfe von Axel. Mein Gott! Es ist ja nicht mehr Axel, muss man dazu sagen. Ja, er heißt ja nicht mehr Axel, weil er heißt ja anders. Er ist ja jetzt die Kombination aus seinem Niemand und seinem Herzlosen wieder. Das ist mir trotzdem egal, er ist für mich Axel. Den Charakter haben sie versaut. Haben sie komplett versaut. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn du die anderen Storylines hast und Axel so. Axel ist der Einzige, der noch relativ Axel bleibt, artig. Kairi ist das liegt daran, weil er jetzt sein Herz wieder hat. Und weil er in Kairi diese Schwarzhaarige sieht. Die auch plötzlich wieder auftaucht. Ja, aber. Genau wie Roxas. Roxas ist dann der Schlüssel zu allem und Roxas taucht dann wieder auf. Wo ich die ganze Zeit die Überlegung hatte. Roxas ist ein Teil von Sora. Wieso ist er wieder da? Das ergibt alles. Das keinen Sinn. Das ergibt den Sinn. Null. Doch, das ergibt dadurch Sinn, weil er aus einer anderen Zeitphase mit rausgeholt wurde. Oh, fuck off. Du vergisst immer, dass wir uns ja nicht nur jetzt in der Storyline bewegen, sondern auf dem ganzen Zeitstrahl von Kingdom Hearts. Multiversen. Deswegen sind ja auch alle dann am Ende da beim Endfight. Drum war mein Lieblingscharakter in dem ganzen dritten Teil immer noch Axel. Weil den konnte ich wenigstens irgendwie nachvollziehen. Er hat so eine Art, wie nennt man das Syndrom, wenn man von Geiselnehmern gefangen genommen wird und die dann mag. Du weißt, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Er sieht Kairi und denkt sich, boah, die süße Schnecke kenne ich irgendwo her. Die sieht aus wie meine beste Freundin. Okay, ich bleib bei euch, dann habe ich wenigstens wieder was, weil alles andere habe ich schon verloren. Ja, und dann taucht die auch wieder auf und dann taucht der wieder auf und dann das Ende war Katastrophe, der Endfight war komplette Scheiße, das Ende war, Kairi stirbt, alles klar, gut, passt schon, kein Thema, die Endsequenz, sie ist wieder da. Was? Da ist noch ein bisschen was zwischendrin passiert. Nein, die ist die Endsequenz, er besiegt den Typen, bam, alle sind happy auf der Insel, sie ist wieder da, sie ist wieder da. Ja, das hat aber eher tatsächlich mit dem zu tun, weil ja der ganze Plan von Xehanort nicht mehr funktioniert hat. Weil er nicht mehr die 13 Leute hatte und weil er somit nicht in den ganzen Timelines agieren konnte. Und weil dieses X-Blade dann auch noch zertrümmert wurde, wofür sich übrigens nur dann Roxas geopfert hat. Das Spiel war scheiße. Quasi der zweite, das sieht man ja dann am Ende, hast du einmal Sora, ich weiß nur nicht von welchem Teil, Sora mit im Hintergrund Roxas als Geist und auf der anderen Seite Kairi mit im Hintergrund Namine als Geist. Alter, denkst du, ey, ich hab das so verdrängt, das war mir so egal. Ja, ich war nur froh, dass ich es durchgehört habe. Ich erinnere mich und an dann an kaum noch was. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, das ist mir auch vollkommen egal, weil der Teil absolute Scheiße war. Es war eine Beleidigung, es war eine absolute Beleidigung für jeden Kingdom Hearts Fan. Es war ein Schlag und Tritt ins Gesicht. Und zwar alles hintereinander. Es war einfach nur Katastrophe. Leere Welten, unglaublich langweiliges, viel zu einfaches Kampfsystem urplötzlich, nervig eingeführte neue Charaktere, sinnlose Zeitlines, die urplötzlich aufgelöst werden mussten und dann doch nicht aufgelöst werden. Und das Beste kommt erst noch. Das richtige Ende wurde uns verkauft für 40 Euro als DLC. Ja. Fuck off! Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das wirkliche Ende auf YouTube geguckt, weil ich war nicht bereit, A, mir das Spiel zu kaufen, B, mir dann das DLC zu kaufen. Never. Niemals. Wahrscheinlich hat das was DLC so zwei Spielstunden für 40 Euro. Ich habe keine Ahnung, aber was zur Hölle? Dieses Spiel ändert anscheinend das Ende von dem Spiel, macht daraus ein richtiges Ende, fügt doch ein bisschen was. Fickt euch! Fick dich! Ja, du Mann! Wie kann man so eine gute Spielereihe so in Grund und Boden pfeffern? Sie versenken, weitergraben, bis sie ganz weit unten ist, drauf spucken, ne? Drauf kotzen und danach wieder zubuddeln. Oh. Scheiß auf Kingdom Hearts 3. Ja. Ganz ehrlich. Für mich gibt es Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Birth by Sleep, Ende. Fertig. Mehr brauche ich nicht. Für mich reicht das. Ende. Teil 3 existiert nicht. Schade, dass Square Enix nie einen dritten Teil gemacht hat von Kingdom Hearts. Ist echt schade. Ich finde es auch sehr schade. Naja, vielleicht irgendwann einmal. Aber ich glaube nicht, weil nach so langer Zeit kann man ja nicht einfach seine Storylines ruinieren. Das würde keinen Sinn ergeben. Ja, belassen wir es bei Teil 1, dem großartig fantastischen Teil 2. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Weil wir werden noch Jahrhunderte warten, bis irgendwas kommt, was wieder normal ist, weil wir haben doch jetzt so viele Strippen und Enden, an denen wir ziehen können und die wir noch weiter aufdröseln können. Richtig. Nee, also für mich gibt es nur Teil 1, Teil 2, Birth by Sleep und der Rest kann mich mal. Es ist selten, dass wir beide über ein Spiel so viel schimpfen können. Katastrophe. Indem wir uns sogar so einig sind. Ich finde es sehr schön, wie du dich verteidigst und versuchst, auch nur ansatzweise Klarheit in dieser Situation zu sehen. Ich sehe darin keine Klarheit mehr. Das ist einfach zu erklären. Ich verteidige mich nicht, aber du weißt, dass ich eine Oberlehrermentalität habe. Und ich habe mir stundenlang dieses Wissen angeeignet und bin so enttäuscht, dass ich nach 20 Spielstunden das alles Zeitverschwendung war. Ja. Ich habe, keine Ahnung, 40 Stunden in die Spiele alle gesteckt und dann habe ich nochmal locker 3 Stunden auf YouTube verbracht, um alles mir erklären zu lassen. Das waren locker gute 80 Stunden. Und wofür? Dafür, dass das Spiel kacke ist. Für das hast du dir das angetan? Ich reg mich genauso auf wie jemand, der sich das nicht angetan hat. Und drum muss es halt oberlehrermäßig einfach erklärt werden, weil das Wissen da ist. Ja, aber es gibt ja jede Menge 1000 Leute da draußen, die es lieben. Die es lieben und allein schon geheult haben im Intro, als dann dieses Geklimpere wieder angefangen hat. Ich dachte, hey, cool, geil, die Musik ist wieder da, nice, ich kann es endlich spielen. Und als Riku endlich aufgetaucht ist, sind sie ja in Tränen ausgebrochen. Ja, aber weißt du, warum die in Tränen ausgebrochen sind? Weil endlich kann ich meine Fanfiction weiterschreiben. Ja, das stimmt. Oh Gott, Kingdom Hearts. Zum Glück gibt es niemals einen dritten Teil. Wir sind beide froh darüber, dass es nur Teil 1, Teil 2 und Birth by Sleep gibt. Und Birth by Sleep. Richtig. Es gab auch nie diese Zwischendinger. Hat es nie gegeben. Ich weiß nicht, wovon die Leute reden. Das muss alles, sind so Fieberträume. Ja, alle reden immer, dass es so komplexe Storylines in Kingdom Hearts gibt. Dabei geht es doch nur um den Jungen, der seine Freunde finden will. Ja, und seinen Freund. Seine Freunde. Er muss doch kaschieren, also er ist noch nicht bereit dazu, sich zu outen. Vielleicht kriegt man ja Kingdom Hearts Out by Sleep oder so. Oder Out of the Closet, wer weiß. Auf jeden Fall, das war die Kingdom Hearts-Reihe. Wir haben viel darüber sagen können, tatsächlich. Wir haben viel darüber ragen können, tatsächlich. Ja. Vor allem und, über nicht vorhandenen Teil 3. Nicht vorhandenen Teil 3, richtig. Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage, wie immer, macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Macht's gut!